1. Dies ist ein Prophezeiung über Ägypten, der Herr wird auf eine schnellen Wolk nach Ägypten kommen, woraufhin die Götzen Ägyptens vor ihm sitten und die Herzen der Ägypter in ihrer Brust versiegen werden. 2. Danach wird ich die Ägypter gegen einander aufhetzen, so dass sie sich bekämpfen werden, Bruder gegen Bruder, Freund gegen Freund, Stadt gegen Stadt und Reich gegen Reich. 3. Der Geist der Ägypter wird verwirrt werden, und ihr Plan wird ich zu nichtemachen, so dass sie ihr Götzen, Beschworer, Totengeister und Wahrsager im Rat fragen müssen. 4. Ich wird die Ägypter einem grausamen Herrscher ausliefern, und ein strenger König wird über sie herrschen, so spricht der Herr der Herrscheren. 5. Die Wasser des Nils werden besiegen, und der Fluss wird vollständig austrocknen. 6. Dein Alarm werden jubel reichen, die Kanale Ägyptens werden flacken trocken und rohr soischilf werden verwelken. 7. Die Wiesen am Nil, Orchen seine Mundung, und Elfelder am Nil werden verdoren, verschwinden und nicht mehr existieren. 8. Die Fischer werden süfsen und all die Eier Angeln in den Nil werfen, werden trauen, die Genigen, die Netze über das Wasser ausbreiten, werden verzweifeln. 9. Diagenogen, die Flax verarbeiten und Feinstoff weben, werden ratlos sein. 10. Die Grundlagen Ägyptens werden zerstört, und Lohnarbeiter werden zutiefst betrübt sein. 11. Die Fürsten von Zoen sind reine Narren, und die Weisesten Berater des Pharao geben Torikti Ratschlige. Wie konnte dem Pharao sagen, ich bin ein Nachkom von Weisen, von Königen der Vorzeit? 12. Wo sind nun den Weisen? Sollen sie dir doch verkunden und erkennen lassen, welchen Plan der Herr der Herrscheren gegen Ägypten hat. 13. Die Fürsten von Zoen sind zu Narren geworden, und die Fürsten von Noph sind getauscht worden. Diagenogen, die Stamm Ägyptens zusammenhalten, haben das Land ins Wanken gebracht. 14. Der Herr hat einen Geist der Verwirrung in sie gelegt, infolgedessen bringen sie Ägypten in all seinen Handlungen ins Wanken, so wie ein Betrunkener in seinem erbrochenen Tumult. 15. Ägypten wird kein Werk mehr vollbringen können, weder die höchsten noch die niedrigsten Schichten der Gesellschaft. 16. An jenem Tag werden die Ägypter wie Frauen sein, volle Angst und Furcht vor der Macht des Herr und der Herrscheren, die gegen sie erheben wird. 17. Das Land Juda wird für die Ägypter einschrecken sein. Jedes Mal, wenn es ihnen erwandt wird, werden sie sich fürchten wegen des Plans des Herr und der Herrscheren, den gegen Ägypten gefasst hat. 18. An jenem Tag werden fünf Städte im Land Ägypten die Sprache Kanan sprechen und dem Herr und der Herrscheren treu schworen. Ein davon wird die Stadt der gerechten Kiet genannt werden. 19. An jenem Tag wird es einen Altar für den Herrn mitten im Land Ägypten und einen Gedenkstein für den Herrn und seine Grenz geben. 20. Dies wird dem Herrn der Herrscheren als Zeichen und Zunis im Land Ägypten dienen, wenn sie wegen ihre Unterdrücker zum Herrn schreien, wird ihnen einen Retter senden, der für sie kämpfen und sie befreien wird. 21. Der Herr wird sich den Ägypten zu erkennen geben, und die Ägypter werden den Herrn und jenem Tag erkennen. Sie werden in mit Schlacht und Speisopfen wären, dem Herrn gelobdabelgen und dies auch erfüllen. 22. Der Herr wird die Ägypter schlagen, aber auch heilen. Wenn sie sich zum Herrn wenden, wird sich von ihnen erbitten lassen und sie heilen. 23. An jenem Tag wird es ein befestigt Straß von Ägypten nach Assyrien geben, so dass die Assyrer nach Ägypten und die Ägypter nach Assyrien reisen können, und die Ägypter werden gemeinsam mit den Assyrern den Herrn wären. 24. An jenem Tag wird sich Israel als Dritter zu Ägypten und Assyrien gesellen und einsiegen inmitten der Odyssein. 25. Die der Herr der Herrscheren gesegnet hat, in dem Sprach, gesegnet sei mein Volk Ägypten, das Werk meiner Hand, Assyr, und mein Erbesitz Israel.